Eurer Ortsgruppen kann man schließen. Eure Abzeichen kann man euch verbieten. Aber nicht verbieten kann man euch euren nationalsozialistischen Geist und euer deutsches Herz. Das Herz in euch und der Geist unter euch kann keine Gefahr für euren Gaststaat sein. Gleichgültig, ob ihr in Ortsgruppen zusammengeschlossen seid oder nicht, wir glauben wenigstens nicht, dass es Staaten gibt, die auf so schwachen Füßen stehen, dass sie durch euer sichtbares Bekenntnis zur Heimat und ihrer Weltanschauung erschüttert werden könnten. Ihr tragt diese Fahnen der nationalsozialistischen Gemeinschaft mit euch hinaus, nicht zum Sturmangriff auf fremde Überzeugungen und Weltanschauung. Ihr nehmt sie mit euch als euer eigenstes, nur für euch allein bestimmt, als friedliche Symbole eurer Heimat, euch Symbole des neuen Glaubens und des neuen Reiches, die ihr in Niederländisch-Indien, in Südafrika, in Rumänien, in Polen, in Niederlanden, in der Schweiz, in Großbritannien, in Sudetenland wehen werdet. Ihr wehen werdet auf deutschen Schiffen. Ich weihe euch Fahnen des Nationalsozialismus. Weht für die Ehre Deutschlands und seines Führers. Fahnen, ihr seid geweiht.